Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Minjungi Sori beriefen der Familienrat 16. April eine Organisation der Hinterbliebenen der Opfer der Katastrophe vom Schiff Sewol und die Volkssolidarität für das Versprechen vom 16. April am 13. Juni vor dem Hauptgebäude der Regierung in Seoul eine Pressekonferenz ein und protestierten gegen das südkoreanische Regime, das die Wahrheit über die Schiffkatastrophe vertuschen will. Und am 14. Juni hielten die südkoreanischen Bürger- und Gesellschaftsorganisationen wie Menschen für Frieden und Wiedervereinigung vor der USA-Botschaft in Seoul die 200. Anti-USA-Kundgebung ab.